Kundgabe 4876. Empfangen durch Bertha Dudde am Ostersonnabend, 8.4.1950. Kreuzgang Christi. Wer mir nachfolgen will, der geht einen einsamen Weg, unverstanden von den Mitmenschen, wie es auch mein Anteil war, trotz der Liebe, die ich den Mitmenschen schenkte. Wer mir nachfolgen will, der muss sein Kreuz auf sich nehmen, wie ich es tat, wenngleich meine ewige Liebe keines Menschen Kreuz so schwer werden lässt, wie das des Menschen Jesus war. Er muss es tragen, doch kann er jederzeit die Last verringern, so er mich anrufet um Hilfe. Ich nehme dann das Kreuz auf meine Schultern und trage es für ihn, und mit mir wird alles leichter. Mit mir geht er nicht mehr einsam. Ich verstehe ihn jederzeit und teile alles mit ihm, Leiden und Freuden. Er kann stets in stiller Zweisamkeit mit mir seinen Erdenweg wandeln. Und er wird darum sein Kreuz tragbar empfinden und sich ergeben, in sein Schicksal fügen. Ich nahm das Leid der gesamten Menschheit auf meine Schultern, als ich dahinschritt, den Kreuzestod vor Augen und unsägliches, körperliches Leid erdulden musste. Für alle, die mir dereinst nachfolgen wollten, bin ich den schweren Weg gegangen, der mit dem Tode am Kreuz endete. Als Mensch litt ich unsäglich, auf das der Menschen Leid verringert wurde. Ich nahm teil an dem Leid der gesamten Menschheit und trug das Kreuz für diese. Und wer mich liebte, folgte mir nach. Es waren nur wenige, gemessen an der ganzen Menschheit, für die ich starb. Es teilten nur wenige meinen Schmerz. Sie litten mit mir und für mich. Sie trugen gleichfalls ihr Kreuz, weil sie mir nachfolgten, denn die Liebe zu mir ließ sie alles Leid doppelt empfinden. Doch ihre Liebe war Balsam auf meine Wunden, die mir die grausamen Menschen schlugen. Ihre Liebe erhöhte meinen Willen, für die Menschen zu leiden und ihnen Hilfe zu bringen durch meinen Kreuzestod. Viele folgten mir auf dem Wege zur Richtstätte, doch wenige nur nahmen Anteil an meinen Schmerzen. Viele wandeln auf Erden dahin, doch wenige nur folgen mir nach. Für alle Menschen bin ich gestorben am Kreuz, doch wenige nur nehmen mein Opfer an und die erworbenen Gnaden in Anspruch. Wenige nur folgen mir nach, und doch können die Menschen nur durch meine Nachfolge selig werden. Ein jeder nehme sein Kreuz auf sich und gedenke meines Opferganges nach Golgatha, der fast zu schwer war für einen Menschen und mich zusammenbrechen ließ. Die Liebe eines Menschen aber half mir, wo ich als Mensch fast versagte. Und ich brachte das Opfer dar. Ich trank den Kelch des Leides aus bis zur Neige. Und so ihr Menschen leiden müsset, so gedenket meiner Worte. Wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Wisset, dass jedes Leid, das ihr ergeben in meinen Willen traget, euch als Kreuzgang angerechnet wird, der für euch Erlösung und Freiwerdung von aller Schuld bedeutet. Wisset, dass ihr den Erdengang gehet, um einer Schuld ledig zu werden, deren Größe ihr als Mensch nicht ermessen könnet. Eine Schuld, für die ich wohl gestorben bin, um sie zu verringern, die aber auch jeder Einzelne von euch abtragen muss, soweit es in euren Kräften steht. Wollet ihr euch an dem Erlösungswerk beteiligen, dass meine Liebe begonnen hat mit meinem Kreuzestod. Euch Menschen ist nur ein leichtes Kreuzlein zu tragen auferlegt, weil ich die schwerste Last von euch genommen habe. Doch gänzlich ohne Leid könnet ihr nicht bleiben, um euch zu dem hinzutreiben, der euch jederzeit helfen will, dem ihr nachfolgen sollet, auf dass ihr ewig selig werdet. Amen.